Kids Zone Ratekrimi. Wer ist schuldig? Wer ist schuldig? Weißt du es? Der irre Sandmann. Beachvolleyball-Event im Strandbad. Kim und Daniel waren ein Team im Wettbewerb. Echt kein Thema, das wird super easy, versprach Daniel. Die Schnarchnasen in den krassen roten Klamotten hauen wir doch locker weg. Garantiert, auch ohne Sebastian. Du blockst am Netz und ich schieb ihnen die Volleykugel wieder rüber. Ist wirklich Pille-Palle, ehrlich. Und außerdem zoffen die sich nur, die sind doch crazy. Kim und Daniel saßen auf dem alten Bootssteg, ihre Beine baumelten im Wasser. Nee, das kannst du total knicken. Kim schüttelte den Kopf. Die sind mindestens einen Kopf größer als wir. Das funktioniert nicht, das ist... Sie lauschte, dann sah sie zu den Mülltonnen. Hast du das auch gehört? Ruft da einer? Da rief wirklich einer. Tim, ein Spieler aus dem roten Team. Aber der steckte bis zum Kopf völlig im Sand. Daniel lachte. Hi Tim, was geht ab, Alter? Ist das dein neues Outfit für diese Saison? Voll die Härte. Auch Kim lachte. Den Rest von dir will ja eh keiner sehen. Nachdem sie ihn befreit hatten, klopfte sich Tim den Sand vom Körper und rief ärgerlich. Kapiert ihr das nicht, ihr Nullchecker? Irgend so ein Loser hat mich eingegraben. Ich wollte chillen, weil ich nach dem ersten Match erledigt war, auch wegen der fetten Party gestern. Und da hat mich eben einer... Daniel tippte sich an die Stirn. Wow, der unheimliche Sandmann hatte ich im Schlaf erwischt. Abgefahrene Story. Aber ein Hit ist das nicht, eher ein Flop, weil du in 5 Minuten das nächste Spiel hast. Doch, mich hat jemand eingegraben, protestierte Tim. Keine Ahnung, wer das war. Vielleicht die aufgetakelte Tussi Jasmin, die fährt nicht so richtig auf mich ab. Oder Rico, der findet mich ätzend. Kann auch Julius gewesen sein, der Clown. Obwohl der ja eigentlich nur labert. Mann, so ein Shit, meine Uhr ist hin. Tim hob die Hände. Ey, ihr seid doch so Detektive, richtig? Hey, Daniel, kannst du nicht mal mit deiner süßen Kim hier die Sache checken? Wäre mega klasse. Also sorry, ich muss jetzt mal los. Mein Team ist dran. Bis später. Als Tim weg war, kniete sich Kim in den Sand. Ich werde mal den Tatort überprüfen. Vielleicht finde ich was. Sie fand eine ganze Menge. Aber das meiste davon war Müll. Eine alte Dose, ein Stück roten Fingernagel, eine Verpackung von einem Schokoriegel und einen Korken. Wahnsinn, das ist ja irre. Dieser Tim hat recht. Und wir haben die tomatenfarbene Spur zum Täter. Wisst ihr, wer der Täter war? Wenn ihr es wisst, dann schreibt an Computec Media AG. Redaktion Kidzone, Dr. Marktstraße 77 in 90762 Fürth. Einsendeschluss ist der 1. Juli 2003. Das Kennwort lautet der irre Sandmann. Und hier ist die Lösung vom letzten Mal. Der Mann mit der hochgekrempelten Hose war der Täter. Kim erzählt, dass vor ihr ein Mann mit einem grottenschlechten Tattoo steht. Deshalb kann es weder der Mann mit dem T-Shirt oder der mit dem Hemd sein. Denn das Tattoo ist nur bei dem zu sehen, der nichts weiter als eine hochgekrempelte Hose anhatte. Ein Gameboy-Spiel hat Janina Müller aus Oldenburg gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!